Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Sie ist ein schmales Bändchen, das in jede Jackentasche passt. Zum Beispiel auch in die des Rechtsanwalts Anand in Indiens Hauptstadt Neu-Delhi. It gives me an energy to work. Sie spendet mir Energie, um zu erledigen, was ich Tag für Tag tun muss. Deshalb trage ich sie immer bei mir. Guitar, a small pocket guitar. Viele gläubige Hindus lesen jeden Morgen in ihr. So mancher kann sie sogar auswendig. Die Bhagavad Gita, die vor rund 2 Jahrtausenden in Indien entstand. Ihre Handlung beginnt in jenem Augenblick, als 2 Armeen aufeinander losgehen. Auf zum Kampf. Viele tapfere Helden sind dabei. Mit furchterregenden Waffen und tosendem Gebrüll stürmen sie voran. Dann wurden die Hörner und Pauken, die Zimbeln, Trommeln und Trompeten plötzlich auf einmal angestimmt. Ein ohrenbetäubendes Brausen. Der Held, auf den die eine Seite die stärksten Hoffnungen setzt, heißt Arjuna. Er steht auf einem prunkvollen Streitwagen. Gezogen von Schimmeln prescht er voran. Der Tumult ließ Himmel und Erde widerhallen. Schon ist er so weit vorne, dass er seinen Gegnern fast in die Augen blicken kann. Zeit für den Angriff. Er hebt seinen Bogen. Doch im allerletzten Moment sagt Arjuna zu seinem Wagenlenker: Halte meinen Wagen inmitten beider Heere an, o Unerschütterlicher, damit ich die Kriegsbereiten sehen kann, die in Schlachtordnung angetreten sind, mit denen ich in diesem Krieg zu kämpfen habe. Tatsächlich bringt der Wagenlenker die Pferde zum Stehen. Plötzlich scheint die Zeit aufgehalten. Ähnlich wie in Hollywood-Filmen, wenn kurz vor dem Höhepunkt, oft mitten in wilden Verfolgungsjagden, die Handlung auf der Kinoleinwand in Zeitlupe verfällt. Da sah Arjuna, wer alles dastand. Väter und Großväter, Lehrer, Onkel mütterlicherseits, Brüder, Söhne, Enkel und Freunde, Schwiegerväter und Verbündete in beiden Heeren. Verwandte also. Es handelt sich nämlich um einen Krieg zwischen 2 verschiedenen Zweigen ein und derselben Familie. Beide melden Ansprüche auf die Königswürde in ihrem Reich an. Und beide haben gute Argumente dafür. Dahinter steckt eine wilde und komplexe Geschichte, die sich in den ersten 5,5 Büchern des großen indischen Epos Mahabharata entwickelt. Dann, als Teil des 6. von 18 Büchern, folgt die Bhagavad Gita. Als Verfasser gilt ein Weiser namens Vyasa, sagt der Münchner Indologe Robert Seidenboos. Vyasa ist sehr deutlich eine mythische Persönlichkeit. Wir wissen nicht, wer der echte Autor gewesen ist oder wo er gelebt hat. Wir können sagen, dass die Handlung des Textes sich in der Umgebung von Delhi abspielt. Kurukshetra, ein bisschen nördlich vom heutigen Delhi. Dort steht Arjuna, der Held, Aug in Aug mit dem feindlichen Heer und ist tief verzweifelt. O Krishna, wenn ich meine Verwandten da sehe, kampfbereit aufmarschiert, so sinken mir die Glieder und mein Mund trocknet aus. Ein Zittern durchläuft meinen Körper und mir sträubt sich das Haar. Mein kostbarer Bogen rutscht mir aus der Hand und meine Haut brennt. Ich kann nicht mehr aufrecht stehen und mein Denken scheint durcheinander zu wirbeln. Arjuna steckt in einem tiefen moralischen Dilemma. Ich will sie nicht töten, auch wenn sie bereit zum Morden sind. Wie könnten wir noch froh werden, wenn wir eigene Verwandte getötet hätten? Und zwar nur, um Macht, das Königreich, Reichtum und Genuss zu erlangen? Da würde er sich lieber ohne Gegenwehr und unbewaffnet auf dem Schlachtfeld töten lassen, erklärt er unter Tränen. Doch Krishna, sein Wagenlenker, packt ihn an seiner Ehre als Krieger. Sei kein Feigling, Sohn des Prita. Das steht dir nicht an. Krishna argumentiert, dass die Seele ewig lebt, auch wenn der dazugehörige Körper stirbt. So wie ein Mensch abgetragene Kleidung wegwirft und neue, andere anlegt, so wirft das verkörperte Selbst die verbrauchten Körper weg und verbindet sich mit anderen, die neu sind. Allem, was geboren wurde, ist der Tod gewiss. Und gewiss ist die Geburt dem, der gestorben ist. Deshalb darfst du nicht betrauern, was unausweichliche Bestimmung ist. Als Idealfall stellt es Krishna sogar dar, dass jemand überhaupt nicht mehr wiedergeboren wird, also sich nicht mehr mit einem Körper verbindet. Das verschont auch vor dem unangenehmen Altwerden. Wie ein Licht im Wind verlischt, so geht er endlich ein zu Gott. Das, was in dieser Übersetzung von Robert Boxberger aus dem 19. Jahrhundert Gott genannt wird, heißt im Sanskrit, der Originalsprache der Bhagavad Gita, Brahman. Andere Übersetzer haben dafür die Wörter Ursprung, Grund der Welt oder das Absolute benutzt. Das Wort Brahman taucht schon in indischen Texten auf, die wesentlich älter sind als die Bhagavad Gita, in den Upanishaden. Das Licht wiederum, das im Wind verlöscht, heißt im Original Nirvana, wörtlich ausblasen. Es verweist auf eine Religion, die vergleichsweise jünger sein dürfte, den Buddhismus. Die Bhagavad Gita ist ein sehr synkretistischer Text. Das heißt, in diesem einen Text kommen Gedanken aus vielen verschiedenen Quellen zusammen. So der Indologe Robert Seidenboos. Und dann liest man die eigene Weltanschauung in diesen Text hinein. Also viel wird beim Übersetzen hineininterpretiert. Und es gibt mehrere Stellen in der Bhagavad Gita, die sehr gut dazu geeignet sind, die fast dazu einladen, dass Übersetzer miteinander streiten, über was die Bedeutung wohl sein muss. In Indien geht es vielen so wie Anand, dem Anwalt aus Neu-Delhi, der stets eine Bhagavad Gita in der Tasche hat. It's in Sanskrit. I know that I have to be, but I'm not that good in Sanskrit. So. Ich weiß, dass ich die Bhagavad Gita eigentlich auf Sanskrit lesen muss, aber ich kann nicht so gut Sanskrit. Die Bhagavad Gita muss aber richtig interpretiert werden. Und so gibt es korrekte Interpretationen zu kaufen. Ich nutze immer Übersetzungen. Es gibt eine neue Version, die der Weise Aktaganand geschrieben hat. Er hat zu viele Dinge in der Bhagavad Gita erklärt, und zwar in einer sehr einfachen Sprache, die den Menschen den Mut gibt, diese Bhagavad Gita zu praktizieren. Auch diese Weisungen meines spirituellen Lehrers beruhen auf der Gita. To practice this Gita, I've taken a diksha from a guru, and he too, his diksha was based on this Gita. Der geistliche Lehrer und der Weise, die der Rechtsanwalt Anand nennt, sind nur zwei von etlichen korrekten Interpretatoren. Die Bhagavad Gita ist ohne weiteres nicht zu verstehen. Es gibt zu viele Widersprüche innerhalb des Textes. Viele Gedanken werden hingeworfen und nicht wirklich erklärt. Und im Laufe der vielen Jahrhunderte hat es immer wieder Menschen gegeben, die sich darüber Gedanken gemacht haben und die wollten die Ideen, die sie in der Bhagavad Gita fanden, systematisieren, miteinander in Einklang bringen, versuchen, in der Gesamtheit dieses Textes einen Sinn zu erkennen. Etliche Kommentare der Bhagavad Gita dagegen sind theistisch, gehen also davon aus, dass es Gott gibt, dass er keine Illusion ist. Das dürfte auch damit zu tun haben, wie sich Krishna in der Geschichte präsentiert. Einmal erwähnt er, dass er das, was er Arjuna gerade sagt, auch schon der Sonne beigebracht habe. Da schaut Arjuna seinen Kutscher erstaunt an. Die Sonne ist geboren, lange bevor du entstanden bist. Wie soll ich das verstehen? Du habest sie belehrt. Krishna erklärt dem Arjuna, dass er eine Verkörperung Gottes sei. Immer wenn die Weltordnung niedergeht und Unordnung zunimmt, du Nachkomme des Bharata, dann schaffe ich mich selbst. Als Zuflucht für die Gerechten und zur Vernichtung der Übeltäter. Um die Weltordnung wiederherzustellen, entstehe ich von Zeitalter zu Zeitalter. Die Übersetzung dieser Verse stammt vom Regensburger Religionswissenschaftler Michael von Brück. Und so sagt Gott Krishna, tja, in mir ist keine Zeit. Ich bin der Ursprung, die Mitte und das Ende aller Zeit. In mir sind alle Zeiten eins. Was für dich, Arjuna, für dich Menschen nacheinander erscheint, nämlich der Anfang, die Mitte und das Ende, das ist für mich gleichzeitig. Wenn du also den gerechten Krieg führst und hier Menschen in der Schlacht sterben, dann sind sie eigentlich alle schon gestorben. Und dieses Argument aus der Perspektive sozusagen einer göttlichen Einheit, die überzeitlich und überräumlich ist, zu argumentieren. Das ist vielleicht das, das für uns zunächst mal widerständigste, aber philosophisch vielleicht das tiefste Argument, was Krishna hier vorbringt. Für Arjuna und die anderen Menschen, die im Krieg ihre Väter, Söhne, Freunde und Cousins verlieren, dürfte das kein Trost sein. Krishna aber sagt ihm: Ich bin die herangereifte Zeit, die Ursache der Weltvernichtung. So erscheine ich hier, um die Welten zu zerstören. Auch ohne dich werden all diese Kämpfer, die sich hier in Schlachtordnungen gegenüberstehen, nicht mehr sein. Von mir sind diese hier bereits erschlagen worden. Du sei nur mein Werkzeug. Ein Werkzeug, das sich nicht darum kümmern soll, was es bewirkt. Wer an der Tatenfrucht nicht hängt, stets zufrieden, nicht Hilfe braucht, nur mit dem Körper tunt die Tat, so bleibt er frei von Sündenschuld. Krishna tritt damit auch der Meinung entgegen, man könne nur durch Askese oder Gelehrsamkeit den Zustand des Nirvana erreichen, nicht aber durch Handlungen. Doch das gehe auch, wenn die Handlungen eben leidenschaftslos geschehen und voller Hingabe an die universale Ordnung. Das Handeln, das politische Handeln, auch das militärische Handeln Arjunas ist an eine Bedingung geknüpft, so der Gott Krishna in der Bhagavad Gita. Nämlich, das Handeln muss völlig uneigennützig sein. Er darf nicht kämpfen, um selbst irgendeinen Vorteil davon zu haben, also zum Beispiel Machtgewinn oder Gewinn von materiellen Gütern oder so etwas, oder auch nur von Ruhm, um sich also da sozusagen etwas Egoistisches zu erfüllen, sondern der Kampf darf allein motiviert sein und wirklich allein durch den Dienst an der universalen Ordnung, die eben eine Friedensordnung sein soll. Was aber die universale Ordnung, die Friedensordnung ist, interpretieren Menschen höchst unterschiedlich. Der Religionswissenschaftler Michael von Brück nennt das Beispiel von Gandhi, dem Vater der indischen Nation. Er hat auch einen Kommentar zur Bhagavad Gita geschrieben. Er hat gesagt, wenn Indien den Freiheitskampf gegen die Engländer führt, dann muss es das tatsächlich tun in einem völlig uneigennützigen Sinne und in dem Sinne, dass ein unabhängiges Indien moralische Qualität hat, politisch und im gesellschaftlichen in jeder Hinsicht eine moralische Qualität darstellt, die der Engländer überlegen ist. Deshalb hat Gandhi auch dafür gesorgt, dass wenn schon die Teilung Indiens, die er ja verhindern wollte, in einen muslimischen Staat oder zwei muslimische Teilstaaten und einen hinduistischen Staat, wenn das schon unvermeidlich ist und durch die Briten ja in politische Szene gesetzt wurde, dann müssen aber die Muslime Teil am Nationalvermögen bekommen. Und das hat ihn letztlich das Leben gekostet, weil fanatische Hindus ihn, die sich auch auf die Bhagavad Gita berufen hatten, ihn ermordet haben. Der Gedanke, dass ein Mensch fraglos, unbedingt, ohne sich zu bereichern und ohne an die Folgen zu denken, seine Pflicht zu tun habe, kann brandgefährlich werden. Einer, der gerne in der Bhagavad Gita gelesen und jahrelang eine ledergebundene Taschenausgabe von ihr dabei gehabt haben soll, war Heinrich Himmler, der Reichsführer SS. Bei einer Ansprache vor Offizieren 1943 sagte er über Menschen jüdischen Glaubens: Wir haben das moralische Recht. Wir hatten die Pflicht, unserem Volk gegenüber das zu tun. Dieses Volk, das uns umbringen wollte, umzubringen. Wir haben aber nicht das Recht, uns auch nur mit einem Pelz, mit einer Mark, mit einer Zigarette, mit einer Uhr, mit sonst etwas zu bereichern. Das haben wir nicht. In solchen Regimes ist moralisch und anständig, wer eben nicht als bloßes Werkzeug seine Pflicht tut, sondern wer die Regeln bricht und Widerstand leistet. Für den Rechtsanwalt Anand aus Delhi etwa ist die Bhagavad Gita gerade ein Ansporn, sich gegen Regeln aufzulehnen, die er für falsch hält. There was a time when in the family people say that, look. Es war einmal so, dass meine Familie nicht wollte, dass einer von uns eine bestimmte Person heiratet. Sie waren strikt gegen die Ehe. Da befolgt einer nicht, was die Familienältesten vorschreiben, sagten sie. aber ich habe mich gegen sie gestellt und habe gesagt, nein, nein, nein, lasst ihn heiraten, wen er will. Denn es ist ungerecht. Der eine Einzelne kann sich nicht gegen die Übermacht der anderen wehren. Sie haben mich ihren Ärger spüren lassen. Ich war so etwas wie der Whistleblower in der Familie. Die beiden haben dann geheiratet. Dann wurden sie in der Familie akzeptiert, aber erst Jahre später. Kampf oder Nichtkampf? In der Bhagavad Gita fragt der zweifelnde Held Arjuna höflich, aber bestimmt weiter und weiter. Krishna gibt schon zurück. Aber was nützt dir all dieses viele Wissen, Arjuna? Und betont nochmal, dass er wirklich das Weltall tragen könne, sogar mit einem winzigen Bruchteil seiner selbst. Sogar dann lässt Arjuna nicht locker. Lass deine göttliche Gestalt mich schauen jetzt, du Lockiger. Da tut's Krishna. Verleiht Arjuna noch ein drittes göttliches Auge und zeigt sich ihm dann in seiner ganzen Macht. Wie wenn der Sonnentausende vereinten ihren Strahlenkranz am Firmament, so leuchtete des hohen Weltenherrschers Glanz. Arjuna stehen die Haare zu Berge. Er zittert. Ohne Anfang, Mitte und Ende von unendlicher Kraft. Mit endlos vielen Armen, Mond und Sonne als Augen. So erblicke ich dich, den Mund wie ein verzehrend Opferfeuer, wie du dieses All mit deinem eigenen Glanz verbrennst. Arjuna blickt sich um auf dem Schlachtfeld und sieht, wie Krishna die Gegner, die eigentlich er töten soll, schon längst selbst umbringt. Sie geraten schnell in deine Rachen hinein, die mit schrecklichen Zähnen klaffen. Furchterregend. Einige hängen bereits zwischen den Zähnen. Man sieht sie mit zermalmten Köpfen. Da stellt Arjuna erst einmal keine Fragen mehr. Er wirft sich vor Krishna zu Boden und fleht um Gnade. Verehrung sei dir von vorne und von hinten. Verehrung dir von allen Seiten. O, du alles. Inständig bittet er Krishna, wieder der zu werden, der er war, der Wagenlenker. Das tut Krishna und erklärt weiter die Welt. Unter anderem liefert er die ideologische Begründung für das Kastenwesen in Indien. Gelehrte, Krieger, Bauern, Händler und Diener haben demnach jeweils ihre eigenen Pflichten. Es ist besser, die eigene Pflicht unvollkommen, als die Pflicht eines anderen gut zu erfüllen. Besser ist der Tod bei eigener Pflichterfüllung. Die Pflicht eines anderen bedeutet Gefahr. Manche legen die Bhagavad Gita so aus, dass jeder Mensch in eine dieser Kategorien hineingeboren ist. Andere verstehen sie so, dass ein Mensch zu einer Kaste gehört, weil er im Laufe des Lebens die entsprechenden Neigungen entwickelt. Angeboren oder erworben. Die Vermischung der Kasten führt geradewegs zur Hölle, heißt es in der Bhagavad Gita. Aber davon lässt sich der Rechtsanwalt Anand aus Delhi nicht beirren. My father married in a different caste. So as a Brahmin, people prefer to marry in the same caste, but he was a little rebel. Mein Vater hat eine Frau aus einer anderen Kaste geheiratet. Normalerweise bevorzugen es Brahmanen wie er, jemanden aus derselben Kaste zu heiraten. Aber er war ein Rebell und hat sich anders entschieden. Sie stammte aus einer Familie von Viehzüchtern, so wie Krishna. Also bin ich eine Kombination aus beidem. Das ist der verborgene Zauber. Weil meine Mutter zur Familie von Lord Krishna gehört, habe ich eine besondere Schwäche für die Bhagavad Gita. Es spricht für die Reichhaltigkeit eines Textes, wenn er viele Deutungen möglich macht. Der Indologe Robert Seidenboos. Wenn man die verschiedenen Deutungen der Bhagavad Gita miteinander vergleicht und nach etwas Gemeinsamem sucht, dann läuft es wohl darauf hinaus, dass alle Kommentatoren sich darüber einig sind, dass es so etwas gibt wie Dharma, die kosmische Ordnung. Man kann darüber streiten, genau wie der Dharma ist, im Detail. Man kann philosophische, metaphysische Diskussionen darüber führen und die sind über mehr als 2000 Jahren auch geführt worden. Aber dass es die Ordnung gibt, das ist klar. Dass wir auch über die Grenzen unseres jetzigen Lebens hinaus denken sollten, das ist auch klar. dass wir uns nicht allzu sehr festhalten sollten an konkreten Umständen, die wir jetzt im Leben erleben. Dass es Wichtigeres, Besseres, Höheres gibt, wie Pflichtbetrachtung, Ehre. Das gehört zur Kernbotschaft der Bhagavad Gita. Eines der Kapitel zählt 26 erstrebenswerte Tugenden auf. Von Furchtlosigkeit über Gewaltlosigkeit und Friedfertigkeit bis zu Demut. In der Bhagavad Gita geht es um Menschlichkeit und dass man dafür arbeiten muss. Am Ende bekennt Arjuna, der Held: Ich bin gefestigt. Die Zweifel sind vergangen. Ich werde handeln, wie du gesagt hast. In der Bhagavad Gita selbst bleibt offen, ob Arjuna es tatsächlich tut, ob er die Schlacht schlägt. Es ist so, als ob dem Autoren die Frucht der Handlung, der Belehrung, egal wäre, ganz wie Krishna es gepredigt hat. Erst im weiteren Verlauf des Mahabharata wird erzählt, dass Arjuna kämpft und siegt. Der Schnitt zwischen der Bhagavad Gita und dem Rest des großen Epos ist deutlich, sagt der Indologe Robert Seidenboos. Man merkt es an der Qualität der Sprache. Die Sprache der Bhagavad Gita ist sehr schön. Ist eine sehr helle, klare, nicht misszuverstehende Sprache. Ist grammatisch vollkommen korrekt und sauber. Metrisch auch perfekt regelmäßig. Und das kann man nicht sagen von den Fragmenten, die sofort davor sind und danach kommen. Und so klingt die Bhagavad Gita. Dharmakshetre, Kurukshetre, Samaveta, Yujutsavah, Mamakah, Pandavas, Chaiva, Kim Akurumata Sanjaya. Sie hörten die Bhagavad Gita, indische Weisheiten als Poesie, von Bettina Weitz. Es sprachen Hemmer Michel, Stefan Wilkening, Armin Berger und Friedrich Schloffer. Ton und Technik Cordula Vanschura, Regie Sabine Kienhöfer. Eine Sendung von Radio Wissen.